So, wir haben die Elemente gemacht und bis Wind gekommen. Und wir haben gesagt, jetzt in dieser Sutta, der Sariputta ist besonders geschickt in Darlegung von den vier edlen Wahrheiten. Was hat er gemacht? Er hat die vier Wahrheiten dargelegt. Bei den vier Wahrheiten hat er dann nur erste etwas ausführlich erklärt, andere beiseite gelassen. Dann hat er erklärt, was ist die Wahrheit von Dukkha, die fünf Khandhas. Dann hat er nur erste auch dargelegt, ziemlich ausführlich. Die erste, das sind die Elemente, die vier Elemente und Upada, die Rupa, die von den Elementen deriviert ist, die hat er noch nicht dargelegt und die kommt jetzt. Dann in diesem Bezug, was macht er? Er bringt das in Einklang mit Darlegung von den anderen Khandhas. Also Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana, die Empfang von Objekt, Wahrnehmung von Objekt, die Willenformationen, die Wahrnehmung von Objekt bestimmen und dann Bewusstsein. Und das bringt er in Zusammenhang mit Verständnis, wie wir sehen, Verständnis von den bedingten Entstehung. Und da mit diesem Verständnis bringt er dann die anderen Wahrheiten. Das ist sozusagen Struktur von diese Sutra. Und wir haben dargelegt die vier Elemente schon, die Patavi, Apotejo, Vayo. Was bleibt dann, sind die Elemente der Wahrnehmung, die von den vier Elementen deriviert sind. Das ist dann derivierte Rupa, die Farben oder Formen, die Klänge, die Geräusche, das Geschmack und so weiter, das sind die Rupas, die Elemente, die unmittelbar von den vier Mahabhutas, vier große Elementen deriviert sind. Was heißt deriviert? Sie können nicht ohne diesen existieren. Die existieren nur in dem, die Elemente da sind. Und das ist auch wichtig, diejenigen, die sich mit indischen Philosophie oder sogar Medizin beschäftigen, wissen schon, dass zum Beispiel alle die Geschmack, süßes Geschmack ist Erde und Wasser, salziges Geschmack ist Wasser und Feuer und so weiter. Und saueres Geschmack ist Erde und Feuer. Alle Geschmäcke und so weiter sind mit Elementen verbunden. Und nicht nur Geschmack, auch andere Phänomene, die wir mit den Sinnen erleben, sind unmittelbar mit Elementen verbunden. Das ist wichtig zu verstehen. Also wenn wir die vier Elemente darlegen, dann kommt dann auch Verständnis von das, was von den vier Elementen deriviert ist. Und diese Sachen kommen dann zum Ausdruck durch Raumelement. Wir können nur diese Sachen sehen, die das, in dem dieses Raumelement da ist. Dann fängt er an mit Raumelement. Und dieses Raumelement dann bringt er auch im Zusammenhang mit Farben, mit Geräuschen und mit allen Objekten, den Sinnen. Ja? Inklusiv auch Denkobjekten. Das ist wichtig zu verstehen. Also so ist sozusagen diese ganze Welt, die wir mit den Sinnen erfahren, nichts anderes als die vier Elemente. Wenn man das verstanden hat, versteht man die Versen in Dhammapada, wo der Buddha sagt, eta passata imam lokam raja ratupamam chittam raja ratupamam yatha balo visidati nati sango vijananam. Was bedeutet das? Sehen Sie, meine liebe Freunde, diese Passata, sehen Sie, meine liebe Freunde, diese Welt. Passata imam lokam. Es ist so chitam, es ist so farbenhaft, so viele Formen, wie diese geschmückte Wagen von dem König. Wie sagt man diese Chariot, Karosse. Wagen, Karosse, Kutsche. Wie diese Herz, diese herrlich geschmückte Kutsche von dem König. So farbhaft, so wie Chitra, so viele Verschiedenheiten gibt es, viele Farben, viele schöne Ornamenten gibt es in dieser Welt. Yata, aber nur der Bala, der Dumme, er sinkt hinein. Yata Bala, wie sie, er sinkt hinein, weil er ohne Verständnis ist. Aber der Nati Sango Vijananam, der ein diejenigen, die die Verständnis haben, Vijananam, die richtig analysieren können, was sie jetzt machen, dann Nati Sango, für denen gibt es kein Sangha, kein Anhaften. Sie können sich nicht daran anklammern, indem sie verstehen, was diese großartige Welt mit so vielen verschiedenen Formen ist, können sie nicht sich dann anklammern. Das ist die Bedeutung. Dann diese Welt, besonders jetzt hier, so schöne Umgebung, alles so wunderschön, nur vier Elemente, nichts anderes und was von den vier Elementen deriviert ist. Nichts anderes kann man sehen. Das ist die Bedeutung. Und jetzt bringt er uns, was sagt er, wenn er diese vier Elemente erklärt hat? Freunde, gerade so wie Raum, der durch Holz und Kletterpflanzen, Gras und Leim bedingt ist, Lehm bedingt ist, als Haus bezeichnet wird, da ich habe gefunden, er hat ein bisschen Problem mit der Übersetzung. Seyatavi auso katancha paticha. Ich würde so übersetzen. So wie Freunde ein Haus. Das, was wir als Haus verstehen, ist nichts anderes als diese Sachen, also Holz, Kletterpflanzen, Gras und ist nichts als das, was durch Holz, Kletterpflanzen, Gras und Lehm bedingt ist und von Raum Parivarita und von Raum umgeben. Das ist die Bedeutung. Wenn es so übersetzt wird, dann klingt es ein bisschen taoistisch schon. In der Taoismus, in der chinesischen Philosophie, wenn Sie Zhuangzi lesen, dann er sagt, sehen Sie diese, was in diese Raum kann, nur was nur in diesem Raum nützlich ist, auch wenn es so schön aussieht, was wirklich Raum macht, ist was wirklich Raum macht, ja, kann man sagen, ist nichts anderes als diese Leerheit in das sich in der Raum befindet. Das ist dann, was macht diese Vorstellung von Raum möglich. Aber das ist nicht genau die Bedeutung, dass er sagen möchte. Er nur will zum Ausdruck bringen, dann alle diese Sachen zusammen bedingt machen Vorstellung von Haus und dieses Haus ist dann durch Raum begrenzt. Das ist dann die Bedeutung. Und genauso das, was man als Rupa nennt, ist nichts anderes als alle diese schönen Sachen, die wir da haben, ist bedingt nur durch Knochen, Sehnen, Fleisch, Haut. Alle diese Sachen ist bedingt und durch Raum umgeben. Das ist die Bedeutung. Naja, Bedeutung ist eigentlich ähnlich, aber wenn er da so übersetzt, dann es klingt mehr als Zhuangzi als Buddha. Die Bedeutung ist nicht, dass Raum der Haupt ist, aber dass diese Sachen alle bedingt sind und durch Raum begrenzt sind. Das ist die Bedeutung. Und ohne diese Begrenzung dann auch natürlich, wir können sie wahrnehmen. Also diese Begrenzung, was Raum ist, nichts anderes als Begrenzung. Und diese Begrenzung ist dann die Grundlage von unserer Wahrnehmung von Farben, Geräuschen und so weiter. Das ist die Bedeutung. Also wenn Sie lesen, zum Beispiel, wenn wir damit fertig sind, dann wir werden Maharahulovada Sutta lesen, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht ein bisschen Dhatu Vibhanga Sutta, die alle ist auch Darlegung von den vier Elementen. Da finden Sie ganz, so wie wir hier, ziemlich detaillierte Darlegung von Erde, Wasser und so, Feuer und Wind haben, dann haben Sie ziemlich detaillierte Darlegung von Raum, was Raum ist. Raum ist, was wodurch wir in unserem Körper diese alle Löcher, die wir haben, da erklärt, ja, das ist Raum. Hier erklärt er nicht, aber Bedeutung ist sehr ähnlich. Durch diese Grundlage von Raum, wir können dann die Sachen, die von vier Elementen deriviert sind, Farbe, Geräusche und so weiter, wahrnehmen. Das ist die Hauptbedingung. Dann jede Sinne hat dann andere Hauptbedingungen noch dazu. Raum ist Hauptbedingung für Geräusche, aber Licht ist Hauptbedingung für Entstehen von Formen oder Farben. Wasser für Geschmack, Wind für Geruch. Das sind dann sozusagen die neben Upanishaya Pachaya, die Hauptbedingungen, die neben sinnliche Wahrnehmung von diesen Sachen unbedingt grundlegend sind. Aber für alles grundlegend ist dann Raum. Auch die Kalapas können nur in Raum erscheinen. Ohne Raum gibt es keine Kalapas. Sagen, Rupa ist bedingt durch Raum. Rupa ist nicht bedingt durch Raum, aber alle derivierte Sachen, die von vier Elementen deriviert sind, können nur wahrgenommen werden, indem Raum da ist. Das ist die Bedeutung. Okay. Aber Raum, obwohl er an sich kein Objekt von Vipassana ist, weil er nicht vergänglich ist, er definiert die anderen Objekte. Die alle Objekte in Vipassana erscheinen in Raum. Das ist dieses Erkenntnis, wird dann, wenn Sie sich mit Mahayana Buddhismus beschäftigen, dann wird es sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Also, was bringt er hier zum Ausdruck? Er bringt zum Ausdruck nichts anderes als dieser Körper ist ohne Ich, ohne Wesen, ohne keine feste Substanz. Nisata. Ohne feste Wesen, ohne feste Ich, ohne feste Kern. Ist nur bedingt. Wenn man das versteht, bedingt und immer entsteht und vergeht durch Bedingungen, wenn man das versteht und klar sieht, wenn man klar verstanden wie diese Rupas sind, dann, so wie in klaren Spiegel, kann man sehr, sehr klar Geist und geistige Faktoren unterscheiden. Dieses Verständnis von Rupa ist so wie Putzen von dem Spiegel. Wenn Spiegel gut geputzt ist, dann sehr, sehr klar kann man verstehen auch, wenn man verstanden hat, die bedingte Natur von Rupa, dann kommt klar zum Blick, so wie im Spiegel, die bedingte Natur von Nama. Und das ist jetzt, was wir lernen. Also die Verständnis von bedingte von Inhalt von Rupa und von bedingte Inhalt von Rupas und von bedingte Natur von Rupas kommt klare Verständnis von bedingte Natur von Nama, von Geist, so wie im Spiegel. Indem wir nicht richtig Rupa verstehen, machen wir uns Illusionen über Rupa, dann machen wir uns Illusionen über Geist. Und davor entstehen alle diese unerwünschten Geisteszustände, die wir in Samsara erleben. Also Verständnis von Rupa, von Körperlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Indem es tief ist, gleich entsteht tiefes Verständnis von Nama. Wenn wir keine Jhana haben, keine Fähigkeit zur Versenkung, es ist nicht möglich, in Vipassana einzutreten, ohne klare Verständnis von Rupa. Man muss unbedingt durch Rupa. Wenn man Jhana hat, in dem in Jhana der Geist ändert sich nicht, immer ändert sich nicht im Sinne, dass er gleiche Inhalt hat, in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Die Wahrnehmungsprozess bleibt immer dasselbe. In Norma mit Sinnen Wahrnehmung, Wahrnehmungsprozess ist immer, ist, ändert sich. Inhalt von den Geistesmomenten in Wahrnehmung ändert sich. In Jhana, nein, man bleibt ganze Zeit, solange man in Jhana ist, mit dem gleichen Geist. Obwohl dieser Geist entsteht und vergeht, in jedem Augenblick von Wahrnehmung ist es gleiche Geist. Deswegen viele missverstehen diese Jhana für Erleuchtung, für etwas, was dauerhaft ist und für ich ist und so weiter. Das ist dieses große Problem. Das ist, was dann der Buddha untersucht hat und gefunden hat, dass diese Jhana absolut nicht mit irgendwelchem Ich identifiziert sein kann. Dann hat er die bedingte Entstehung gesehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wie unterscheidet sich normale Geist mit Dhyana Geist? Wissen Sie alle klar? Mit normalem Sinnenwahrnehmung, so wie jetzt ich lese oder sehe, das Sinnenwahrnehmung ist ein Prozess. Das, jetzt kommt dieser Stoff, deswegen sollte ich das erklären. Sonst wird es nicht klar, was gemeint ist. Wenn wir zum Beispiel eine Farbe sehen, was geschieht? Wenn wir, also wie er erklärt, wenn Auge nicht defektiv ist, was heißt defektiv? In indischer Medizin defektiv heißt, dass entweder diese Kapha oder Pitta oder Vayo sind so und in nicht ausgeglichen, dass diese Sehensfähigkeit dadurch gehindert wird. Wenn solcher Zustand entsteht, dann können wir nicht Farbe sehen. Dann müssen wir uns zu der Farbe zuwenden. Wenn wir nicht zuwenden zu der Farbe, zuwenden heißt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist so wie Ruder von dem Schiff vom Geist. Wenn dieser Ruder nicht da ist, dann Geist hat keine Richtung. Wenn Geist keine Richtung hat, er kann nicht gehen. Dann Wille ist wie Geist ist wie Ruder, wie das, was Steuer. Ja, Ruder ist richtig. Ja, Steuer ist richtig. Was gibt Richtung. Und diese... Ruder, dann man... Bewegung. Doch Steuer. Steuer. Ja, schon Steuer. Manasikara ist Steuer. Steuermann. Ohne Steuermann, dieses Boot von Geist hat keine Richtung. Es kann nicht gehen. Zweite Voraussetzung für Bewegung des Geistes ist was? Ist Wille. Wille zusammen mit Vitaka. Vitaka heißt? Hinwenden. Anfängliches Hinwenden. Wie immer man sich übersetzt, sich hinwenden oder die Hinwendung zu dem Objekt. Diese zwei sind so wie zwei Ruder. Wenn diese zwei in Sinnenwelt, wenn wir in Jhana sind, tiefe Jhana, dann diese zweite Ruder ist nicht mehr nötig, weil diese andere Sachen, die Geist zu Objekt bringen, so stark sind, sondern sie brauchen nicht mehr. Aber im Sinnen, wenn Versenkung noch nicht so tief ist oder wenn im Sinnen Wahrnehmung, das sind die Bedingungen von Bewegung des Geistes. Wenn sie nicht da sind, der gute Geist kann sich nicht bewegen. Hauptbedingung für Bewegung des Geistes, für Prozess des Geistes, ist, dass Geist Richtung hat. Das ist hier geschrieben als passende Hinwendung. Also wenn diese passende Hinwendung da ist, was geschieht? Der Geist wendet sich zu dem Objekt und fängt an, Denkprozess, was in Pali heißt Chittaviti. Chittaviti heißt wörtlich die Straße des Erkenntnis. Die Straße der Erkenntnis öffnet sich. Die Tür von Bhavanga, von der Grundbewusstsein, öffnet sich. Und der Geist geht draußen. Das ist auch der Zeitpunkt für Kontakt. Ja, natürlich. Das kommt damit. Erst Kontakt ist da, dann Bhavanga wird Kontakt mit Objekt ist da, dann Bhavanga wird unterbrochen. Dann wendet sich, nächster Moment, wendet sich der Geist zu dem Objekt. Wenn es Farbe ist, dann zu Farbe. Nächster Moment dann ist Moment von Chakku Vijnana, von dieses Objekt wird reflektiert in Sensitivität von Auge. Was sieht dieses Objekt ist nicht ganze Auge, sondern nur Sensitivität, das werden Sie später selbst sehen können, wenn sie gute Fortschritte in Meditation machen. Was sieht, Farbe ist nicht dieses ganze fleischige Auge. In diesem ganzen fleischigen Auge gibt es nach der Abhidhamma-Lehre 54 verschiedene Rupas. Von diesen 54 verschiedenen Rupas, nur eine Rupa, das ist diese Sensitivität im Auge, hat Fähigkeit, diese Farbe zu, so wie Spiegel, reflektieren. Wenn es da reflektiert wird, da in diese Sensitivität der Auge, dann was geschieht? Objekt wird empfangen, von dem Geist wird empfangen. Wenn Objekt empfangen ist, dann der Geist kann ihn untersuchen. Das ist, wenn Geist untersucht, nachdem der Geist ein Objekt untersucht hat, dann er entscheidet sich, was für ein Objekt da vorhanden ist, ob es, und dann gegenüber diesem Objekt dann 7 Momente von aktiven Erkenntnis. Nachdem 7 Objekten, Momenten von aktiven Erkenntnis, fällt wieder der Geist. Wenn Objekt klar ist, dann 2 Momente, in denen der Objekt zurück zu Grundbewusstsein kehrt. In einem Schnippen. In einem Schnippen von Finger gibt es Tausende und Tausende von solchen, weil die Geschwindigkeit des Geistes ist so groß, dass es sich nicht messen lässt. Geschwindigkeit von Licht lässt sich messen, aber bis jetzt niemand hat Erfolg gehabt in zu messen Geschwindigkeit des Geistes. In einer Sekunde, wie viele Millionen von Kilometern, ich weiß nicht. Wenn Sie jemand das entdeckt hat, dann prima. Aber so bis jetzt sind wir nicht so weit. Also jetzt, was Sie sind dabei zu lernen, dass durch Konzentration, so wenn Sie elektronisches Mikroskop haben, durch Konzentration, man wird imstande sein, diese Prozesse wahrzunehmen. Also Rupa, die Vergänglichkeit von Rupa dauert 16 Mal, nach diesem Regel dauert 16 Mal länger als Vergänglichkeit von Nama, in dem Prozess von Erkenntnis und von Nama diese 16 Momente dauern. Erst Hinwendung. Nach diesem Hinwendung, das kommt hier, passende Hinwendung, nach diesem Hinwendung dann, wenn es Rupa ist, kommt Moment von Augebewusstsein. Nach Augebewusstsein wieder Moment von Empfang von dem Objekt. Nach dem Empfang von dem Objekt, Untersuchung von dem Objekt. Nach Untersuchung von dem Objekt entscheiden wir uns gegenüber Objekt. Wenn jetzt folgt heilsamer Prozess von Erkenntnis, wir entscheiden uns was? Wir entscheiden in diesem passenden Hinwendung, nach dem passenden Hinwendung, nachdem der Objekt untersucht wurde, im Entscheidungsmoment, wenn wir entscheiden, wenn Manasikara, wenn Hinwendung entscheidet, das ist vergänglich, das ist Dukkha, das ist Anatta, dann ist es heilsamer Prozess von Erkenntnis. Wenn es entscheidet, das ist Nitya, das ist nicht vergänglich, das ist Sukha, das ist Atta, dann ist es unheilsamer Prozess von Erkenntnis. So wird es erklärt in Abhidhamma. Und dann Prozess von Erkenntnis kommt nach der Entscheidung. Nach der Entscheidung dann kommen 7 Momente von direktem Erkenntnis. Die heißen Javana. Javana heißt Rennen über das Objekt. Der Geist dann rennt über das Objekt, indem er ihn unterscheidet. Nachdem fällt wieder in Grundlage von Bewusstsein. Und nachdem kommen dann mentale Objekte, mentale Prozesse. Die mentalen Prozesse brauchen nicht mehr diesen Empfang, weil sie fangen an direkt im Herz. Dann sie wenden sich dann direkt von Herz zu dem Objekt. Dann sie brauchen nicht mehr Empfang, sie brauchen nicht mehr Gehirn zu dem Auge. Ich habe erklärt, sie erst erfahren sie mit Körperbewusstsein, dann kommt es direkt von, es bleibt im Grundbewusstsein Eindruck, dann kommt es direkt vom Grundbewusstsein. Tausende, Millionen, Quadrillionen von Prozessen, in denen sie diesen Objekt durch mentale Bewusstsein dann bewerten und weiter unterscheiden und verstehen. Nur dieses Bewusstsein, mentale Bewusstsein, dann hat die Kraft von Konzentration, indem sie sich wendet nicht zu anderen Objekten, weil durch Konzentration sie macht dieses Objekt klar. Diese Sinnen, 5 Sinnen, Wahrnehmung ist sehr, sehr schwache Bewusstsein. Wenn andere mehr klare Objekt kommt, dann, wenn Affegeist rennt gleich zu dem anderen Objekt und bleibt nicht bei dem erwünschten Objekt. Nur durch mentale Bewusstsein kann man Konzentration entwickeln, nicht durch körperliche Berührung und so weiter. Das muss klar sein. Und dann mental heißt in dem Sinne, hat nichts mit Nama zu tun. Natürlich hat doch mit Nama. Alles, das ist Nama. Das ist Nama. Aber alles ist Nama. Von Nama, was normalerweise abläuft. Ich habe nicht verstanden, was ist. Alles ist Nama. Alle die Aggregate, die nicht Rupa sind, ist Nama. Auch, also auch in dieser Konzentrationsform meine ich jetzt. Alles ist Nama. Okay. Also Objekt dann, Objekt, das Sie nehmen, ist Rupa natürlich. Wenn es, Nein, ich meine jetzt nur, ob, das, ob man diesen Prozess anders nennt, wenn er in Konzentration stattfindet, als unsere normale Nama. Es gibt zwei Geistesprozesse, 2 Sorten von Geistesprozess. Mhm. Mentale Geistesprozess und Sinnengeistesprozess. Mhm. Nach Sinnengeistesprozess, der 16 Augenblicke dauert, wie wir erklärt haben, kommen dann tausende, Millionen von mentalen Geistesprozessen. Die aber dann haben nicht mehr diese Kontakt mit Sinnenorgan, Empfang von dem Objekt, Untersuchung von dem Objekt, Entscheidung von dem Objekt. Entscheidung von dem Objekt ist dann passende, ist direkt dann Hinwendung zu dem Objekt. Er braucht nicht mehr diese Zwischenphase. Ist das klar? Also jetzt kommen wir zu bedingten Entstehung. Und wir werden sehen, er erklärt bedingte Entstehung. bedingte Entstehung ist Dhamma. Wenn Sie das alles als Dhamma verstehen, dann haben Sie für sich viel gemacht, weil Dhamma macht keine Probleme, ich mache Probleme. Also, wenn Freunde innerlich das Auge intakt ist, intakt heißt, dass es im Sinne von indischen Medizin kein von den drei zu überwiegend ist, dass die unfähig wird von Wahrnehmung. Das heißt, dass diese Sachen im Auge, die Pitta, Semha und so weiter, sind ununterbrochen. Wenn die Sachen, die die Auge braucht, sind ununterbrochen, dann ist es in was er heißt, innerlich das Auge intakt ist. Wenn die Kontinuität von den Elementen im Auge ununterbrochen ist, so wie Pitta, Semha, Blut und so weiter, die Dhatus, wenn Dhatus und Elemente ununterbrochen sind, dann intakt. Das ist indische Medizin. Interessant, weil Kommentar auch gibt in indischer Medizin. Also innerlich das Auge intakt ist, aber keine äußeren Formen in seine Reichweite kommen. Das Auge da ist, ist noch nicht genug. Müssen die äußeren Formen da sein, und dann muss natürlich Licht auch da sein, das hat er nicht erwähnt. Licht ist auch die Bedingung, dass man die Farben sieht. Ohne Licht kommt nicht Frage sehen. Und sie sollen dann in Reichweite bleiben und keine passende Hinwendung. Hinwendung, wir haben schon gesagt, das ist Aufmerksamkeit. Vorhanden ist, dann Aufmerksamkeit in diesem Sinne steht für erste Moment für von aktiven Wahrnehmung. Das heißt, Avajana, die Hinwendung zu dem Objekt. Das ist erste Moment von aktiven Wahrnehmung, von der Straße von Erkenntnis. Ist das klar? Wenn wir erste Moment von Erkenntnis, wenn wir Sinnenprozess von Erkenntnis haben, heißt Panchadvara Vajana. Die Avajana-Hinwendung durch fünf Tiere von Erkenntnis. Und dann gibt es, wenn direkt mentale Prozess von Wahrnehmung, dann gibt es Hinwendung, Manodvara Vajana, Hinwendung durch mentale Tier von Erkenntnis. Kann man so übersetzen? Ist das klar? Also innerlich das Auge intakt ist, aber keine äußeren Formen in seine Reichweite kommen und keine passende Hinwendung vorhanden ist. Erinnern Sie sich an diese Steuer? wenn Steuer nicht da ist, Boot geht nicht in die erwünschte Richtung. Dann gibt es kein Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Was ist zugehörige Bewusstseinsteil? Zu Auge? Das ist klar, ne? Und das kann nur imstande kommen durch Kontakt mit dem Objekt. Kontakt ist da. Das sind dann die Bedingungen von dem Kontakt. Sobald der Kontakt da ist und Hinwendung vorhanden ist, dann der Geist verlässt die Grundlage und geht durch die Straße von Erkenntnis. Geht so schnell durch die Straße, dass normalerweise, wenn sie nicht Methode haben und nicht Versenkung haben, kann man nicht sehen. Aber es ist nicht Theorie, es ist wirklich so, wenn man die genaue Beschreibung kann sich ändern, aber dieser Prozess ist immer da. Mit Bewusstseinsanteil, die anderen Teile des Bewusstseins wären die anderen fünf Sinne. Dieses Wort Bewusstseinsanteil. Das ist zugehörigem Bewusstsein ein Teil, das ist dann diese Augebewusstsein. Augebewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein. Die anderen sind die anderen. Die sind nicht jetzt in Frage, nein. Nur die Selbstbewusstsein. Was übersetzt der für Bewusstseinsteil? Ich sage gleich, ich muss Pali sehen. Vijnana Bhagasa, Tadjasa Vijnana Bhagasa. Tadjasa heißt, das geboren ist, Vijnana, das geboren ist. Dieser Teil von Vijnana, das geboren ist, von diesem Kontakt. Das ist diese. Dann, wenn innerlich das Auge intakt ist und äußere Form in seine Reichweite kommen, aber keine passende Hinwendung vorhanden ist, dann gibt es kein Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Das ist klar. Dieser Erkenntnisprozess ist, was will er sagen, ist bedingte Entstehung. Und diese bedingte Entstehung ist automatischer Prozess. Dass, wenn diese Bedingungen da sind, automatisches Prozess, der Mensch ist ein Fremder dabei. Das läuft automatisch. Deswegen in Samanyafala Sutta Kommentar wird erklärt, Sampajanya Teil, wenn jemand an das Objekt anhaftet oder sich ärgert oder kriegt Probleme irgendwelche, diese alle Sachen sind sozusagen fremd zu dem Prozess, die gehören nicht zu dem Prozess, weil dieser Prozess ist automatisch. Und wenn man sich freut oder wenn man depressiv ist oder sowas, dann ist es sozusagen gar nicht logisch in dem Sinne, weil das gehört nicht zu dem Prozess, das bringt man hinein, sozusagen von nicht existierenden Ich. Oder so. Dieser Prozess läuft automatisch. Da, was wird als Vergleich gegeben da? Zum Beispiel in diesem Prozess, alle Teile von dem Prozess entstehen und sterben in jedem Augenblick. Da kommt diese Avajana, Panchadwara Avajana, Hinwendung zu der Farbe, kommt, stirbt. Nach dem kommt Moment von Augenbewusstsein, sobald er da ist, stirbt. Dann kommt Moment von Empfang, sobald da ist, stirbt. Dann Untersuchung, sobald da ist, stirbt. Nach Untersuchung, Entscheidung, sobald da ist, stirbt. Diese, das ist Paticca, bedingte Entstehung. Wenn ein da ist, kommt es zu dem zweiten. Zu dem dritten und so weiter. Dann, wenn der Objekt genug klar ist, dann kommt es zu nach Unterscheidung kommt es zu Bewertigung von dem Objekt. Sieben Momente von Bewertigung laufen durch den Objekt. In diesen Momenten dann entweder heilsame Bewusstsein oder unheilsame Bewusstsein geschieht. Aber dieses heilsame Bewusstsein oder unheilsame Bewusstsein ist gebunden an diesen ganz automatischen Prozess von Erkenntnis. Deswegen, wenn man sich, wie der Kommentar sagt, wenn man sich über ein Objekt freut, dann ist es gar nicht gut, da gar nicht vernünftig, weil so wie in einem Hause, wo alle gestorben sind, wenn man sich freut, was geschieht? Das ist gar nicht passend, hat gar keine passende, gar nicht logisch. Im Hause, wo alle gestorben sind, wenn man sich freut, es macht gar keinen Sinn. Es gibt einen wunderbaren Witz über einen. Es gab ihn, dass diese habe ich irgendwo gelesen, noch in der Zeit von guten Österreich gab es einen wunderschönen Geigerspieler, jüdischen Geigerspieler. Der hieß Jeschke in Lemberg. Und der Jeschke war sehr, sehr talentiert, aber er hat immer nachgedacht, warum so viel Leiden in der Welt, und immer war er deprimiert. Aber er war sehr berühmt, so talentiert. Keine Hochzeit durfte stattfinden, ohne dass Jeschke dabei war. Aber indem er immer deprimiert war, hat er nicht passenden Moment, hat er verpasst. Dann als er zur Hochzeit ging, dann angefangen diese sehr traurige. Dann haben sie ihn immer mit Tomaten und Eiern. Dann der Arme war umso deprimierter. Dann ging er, weil er immer in sich war, dann wusste er nicht genau, wo er hingenommen war. Dann nächstes Mal nahmen sie ihn zu Begräbnis. Naja, wenn sie es so wollen, haben sie wieder mit Eiern und Würfeln. Und dann dieser Jeschke kam nie von Problem weg, obwohl er so talentiert war. Genauso. Genauso ist mit dem Ich. Aber so talentiert bekommt er immer einen Schlag nach dem anderen, bis er es nicht aushalten kann. Dann wendet sich er zu Nirvana. So ist ungefähr der Prozess von Vipassana. Na gut. Also, die Bedingungen müssen da sein und dann funktioniert es. Und wie funktioniert? Aber wenn innerlich das Auge intakt ist und äußere Formen in seine Reichweite kommen, und passende Hinwendung vorhanden ist, dann gibt es das Erscheinen des zugehörigen Bewusstseinsteils. Diese Sachen kommen dann automatisch. Das ist, was gemeint ist. Danke. Ja. Ich habe eine Frage, was heißt denn das jetzt praktisch das Zweite? Also wenn das Auge in Ordnung ist, die Form vorhanden ist und keine Hinwendung vorhanden ist, heißt das dann kein Interesse da ist? Eine Hinwendung heißt Manasikara. Ja. Manasikara heißt wörtlich im Gai Aufmerksamkeit. Aber Aufmerksamkeit, wörtliche Bedeutung von Aufmerksamkeit heißt, Manasi ist Lokativ von Manas, Geist. Kara ist Machen, im Geiste machen. Ja. Wenn Objekt da ist, ich sehe so viele Objekte da, aber solange ich nicht Aufmerksamkeit schenke zu den Objekten, kommt nicht diese Geistes, die Straße, die Tür der Straße wird nicht geöffnet. Also nur, es kommt zu keinem Kontakt in dem Fall. Dieser Kontakt ist nicht klar genug, damit dieser Prozess von der Straße, damit der Geist, liebe Geist, läuft durch diese Straße. Damit der Geist läuft durch die Straße, er muss gesteuert werden. Was wir in Geiste machen, das werden wir in diesem Sinne. Na, Reinhard, was haben Sie? Sie haben vorher erklärt, wie dieser Prozess so automatisch abläuft, wenn er nicht gestört wird. Ne? Also das, jetzt wollte ich wissen, ob diese bedingte Entstehung einen lebendigen Ausgangspunkt hat. Ich habe nicht verstanden. Lebendiger Ausgangspunkt, was meinen Sie? Eine Quelle, einen Anstoß. Einen Ursprung. Wo beginnt diese bedingte Entstehung? Na, müssen Sie gut nachdenken. Was war erst, diese Ei oder Hühne? wenn Sie mir sagen können, dann werden Sie klar. Sagen Sie. Danke. Aber ich habe auch eine Frage, wenn das ein automatischer Prozess ist, wie kommt dann so eine Entscheidung zu unheilsam oder heilsam zustande? Durch Manasikara, im Geiste machen. Im Geiste machen ist das, was entscheidet, was heilsam ist oder unheilsam ist. Manasikara ist eine Einflussmöglichkeit. Ja, natürlich. Aber diese im mentalen Prozess kommt diese diese heilsame oder unheilsame Hinwendung gleich aus dem Geist. Aber in Sinnenerfahrung, er muss erst durch diese Momente bis zur Entscheidung, dann kommt es nach Entscheidung erst. Und Entscheidung ist direkt auch mit die Grundlage des Geistes verbunden. Das ist auch ein Manovigyana, das gehört zu Manovigyana. Ich habe jetzt auch noch eine Frage. Wenn ich jetzt also Sie vor dem blauen Fenster sitzen sehe, das blaue Fenster ja irgendwie im Hintergrund wahrnehme, aber prinzipiell auf Sie achte, wendet sich der Geist dann nur ganz kurz diesem blauen Fenster zu, als dass er es irgendwie wahrnimmt und die Aufmerksamkeit bleibt bei Ihnen, oder? Okay. Millionen von Prozessen schon durchgegangen. Hm? Es ist, deswegen braucht man unbedingt diese Mikroskop von Konzentration, damit man das Millionmal vergrößert, dann werden sie imstande zu sehen, dass es wirklich so ist. Sonst ist es nur Spekulation. Wenn diese in einem Schnapp Millionen von Prozessen, brauchen Sie ein Mikroskop, das millionenmal das vergrößern kann. Dann sehen Sie das langsam. Plum, plum, plum, plum, plum. Dann sind Sie klar, wie es geht. So wie Sie ein elektronisches Mikroskop haben, dann Sie sehen eine Zelle, das normale mit dem Auge, man kann nicht, überhaupt nicht bewerten, sehen Sie so, wie, so groß wie eine Hand. Dann können Sie genau sehen, was da drin steckt. Und so ist es. Deswegen, diese Konzentration ist eine wunderbare Sache. Wenn man das hat, kann man damit viel, viel tun. Das ist sozusagen Mehl. Wenn diese Mehl vorhanden ist, kann man Brot machen, kann man Kuchen machen, wunderschöne diese Strudel oder Linse. Diese Linzegebäck oder was immer, so schöne Sachen kann man machen. Auch türkische Süßigkeiten mit Honig und all. Aber wenn Mehl nicht vorhanden ist, na, halt hat man Pech. Zutaten kann man immer sehr, sehr schöne Zutaten finden. Je mehr sie sich dann mit Buddhismus und Yoga beschäftigen, wunderschöne Zutaten sind da. Aber ohne Mehl, was kann man machen? Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. Was ist dann am Ende, wenn mein Geist so geschärft ist, dass ich alles erkennen kann? Ist es dann so, dass erkennen und erfahrbar ist, dass nichts vorhanden ist, dass alles prozesshaft ist und immer wieder entsteht und vergeht? Und das heißt dann, dass ich dann erleuchtet bin. So schnell, so schnell geht es nicht. Ja, aber was ist am Ende von dem Ganzen? Pube Dhamma Titi Jnanam Paccha Nibbana Jnanam, wird gesagt. Pube, erst muss man haben diese Kenntnis stehen in Dhamma. Jetzt sind sie dabei zu lernen, wie man steht in Dhamma, verstehen, wie diese Bestandteile von was die Bestandteile, wahre Bestandteile von Wahrnehmung sind und wie sie entstehen und vergehen. Wenn sie das verstanden haben und darüber meditiert haben, dann kommt Kenntnis von Nirvana. Wenn Sie Nirvana erkannt haben, dann Ihre Probleme sind weg. Aber wenn man nur vollkommen erkannt hat? Natürlich, das ist auch ein Prozess. Geist ist ein Prozess. Und zu Nirvana kommen ist auch ein Prozess. Und wenn Sie ein Buddha sein möchten, dann nehmen Sie sich viel Zeit. Also, wie geht es dann? Wir haben verstanden, das ist ein Prozess. In diesem Prozess, wenn Sie das klar verstehen, werden Sie auch verstehen, dass und diese Beschmutzungen des Geistes sozusagen kommen, die gehören nicht zu dem Prozess. Wenn Sie das klar verstanden haben, dann haben Sie für sich schon viel, viel getan. Dann werden Sie nicht Ihre Beschmutzungen des Geistes, Ihre Probleme so ernst nehmen können, weil es alles eigentlich eigene Vorstellungen sind, die gar nicht dem wahren Prozess von Wahrnehmung zu gehören. Deswegen, der Buddha sagt, der Geist ist so leuchtend, er ist nur durch zufällige Beschmutzungen ist er beschmutzt. Diese Beschmutzungen sind zufällig. Und sie, wenn sie erscheinen und gehen und sterben in jedem Augenblick. Wenn man sich dann darüber zu viele Sorgen macht, dann, so wie der gute Geigenspieler Jeschke, dann kommen und jetzt so viele Probleme. Also was wichtig ist zu verstehen hier, ist, dass dieses Bewusstsein, das da zustande kommt, was wird mit Ich identifiziert? Bewusstsein. Bewusstsein ist die Form von Ich. Die andere kann das. Sind nur, die Bewusstsein ist Form von sich und andere kann das, sind das, was diese Form gestaltet. Form im Sinne von Gestalt. Diese Gestaltung von Ich, die Idee von Ich kommt, ist immer verbunden und ist basiert auf Vijnana. Cogito ergo sum. Aber diese Vijnana, wenn man versteht diese Prozesse, dann versteht er, dass diese Vijnana ist nichts als ein Prozess. In diesem Prozess es entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Und diese Vijnana ist nicht eine Vijnana, eine Bewusstsein, sondern viele, viele Sorten von Bewusstsein. Es gibt in Majjhima Nikaya ein sehr wichtiges Sutta, das heißt Tanha Kaya Sutta. Diese Tanha Kaya Sutta, wie sagt man Tanha Kaya? Die Sutta von Aufhören von Durst. In diese Sutta, Aufhören von Durst, gibt es einen Bhikkhu, der heißt Sati. Und der gute Sati, der denkt, dass was im Hinduismus gedacht wird, dass diese Vijnana, diese, wie ich die Lehre von Buddha verstanden habe, diese Vijnana, diese Bewusstsein, geht von einem Körper zu dem anderen. Samsarati. Das heißt, was er meint, ist, dass diese ein Bewusstsein, das immer gleich ist. Das ist was er meint. Und wenn die anderen Bhikkhus das hören, dann sie sagen, lieber Freund, sag nicht so, wie kannst du sowas sagen? Hast du nicht gehört, der Buddha sagt das Gegenteil, dass dieses Bewusstsein ist ein Prozess, sich immer ändert. Er sagt, nein, nein, wie ich das verstehe, so hat der Buddha erklärt. Dann sie gehen zu Buddha und der Buddha sagt, rufen sie ihn, diesen dummen Mensch. Und dann der Buddha erklärt, was hier erklärt wird ungefähr. Und er sagt, dass so zum Beispiel, wenn Feuer durch Holz wenn Holz verbrennt, wenn das Feuer Holz verbrennt, das ist sagen wir Holzfeuer. Wenn Feuer Kohle verbrennt, sagen wir Kohlefeuer. Wenn Gas verbrennt, sagen wir Gasfeuer. Ne? Genauso, wenn diese durch Auge, sagen wir Augebewusstsein, durch Hören, sagen wir Hörenbewusstsein, durch Schmeckenbewusstsein. Und wenn diese Bedingungen da sind, dann diese Bewusstsein, dann erscheint automatisch. Und dann sagt er, wenn jemand wenn jemand so denkt, wie kann er heiß sein in Buddha-Sasana, im Dharma von Buddha. Es ist unmöglich, dass er heiß ist im Dharma von Buddha. Das heißt, er hat überhaupt nichts verstanden. Er hat keine Kanti, keine Toleranz, keine Öffnung für Dhamma, wenn er sowas denkt. Ne? Dieser dumme Mensch. Also, was wichtig ist, was die Hauptidee hier ist, ist zu erklären, dieser ichlose Prozess von Wahrnehmung. In diesem Prozess bedingten Entstehung von Wahrnehmung gibt es keinen Platz für etwas Festes. Und alle Bestandteile von dieser Wahrnehmung sind im Prozess von Änderung. In diesem Prozess von Änderung gibt es keinen Platz für ein Konzept von Selbst oder festen Kern oder etwas, was sich nicht ändert. Was ist das Problem? Kein Problem. Kein Problem. Ich wollte nur fragen, wenn, wenn kein Selbst eine Rolle spielt, aber es gibt ja eine differenzierte Wahrnehmung zwischen dem einen Wesen und dem anderen Wesen, heißt das, dass das Bewusstsein sich nur im Grade der Verschmutzung dieser Wesen unterscheidet? Die Wesen sich unterscheiden durch Karma. Diese Verschiedenheit in der Welt ist durch Karma bedingt, durch Wille. Und aber auch den Grad der Verschmutzung. Die Wille, durch Wille kommt verschiedene Wahrnehmung. Was durch Wille machen wir andere Sachen im Geiste. Wille und Karma. Zum Beispiel wir alle jetzt, wenn dieser Kurs geht zu Ende, dann wenn wir gehen nach München und wollen spazieren gehen an der Leopoldstraße oder wie heißt die Hauptstraße von München, dann wir gehen zur Leopoldstraße spazieren. Dann wir gehen durch Leopoldstraße oder Sie kommen nach Prag, gehen durch Wenceslas bis zum Museum. Dann wenn wir am Ende von Leopoldstraße, das ist diese Tor, ne, oder am Museum da in Prag, wenn wir uns treffen und Kaffee trinken, dann wenn jemand fragt, was hast du gesehen, jeder von uns hat was anderes gesehen. obwohl wir durch dieselbe Straße gegangen sind. Nicht wahr? So ist Samsara. Wir alle sehen das, was wir motiviert sind zu sehen. Und das bestimmt dann unsere Bedingungen. Im jetzigen Leben ist es so, jetzt ist es so, früher war es so, in Zukunft ist es auch, wird es auch so sein. Was wir sehen, ist das, was wir sehen möchten, was wir sehen wollen. Nicht das, was wirklich da ist. Aber wenn wir verstehen, was wirklich da ist, dann werden wir nicht mehr diese Beschmutzungen des Geistes, die bestimmen unseren Wahrnehmungsprozess, werden weniger und weniger und weniger. Wenn wir nur durch eigene Vorstellungen sehen, dann kommt es nicht zustande. Deswegen muss man genau verstehen, was da los ist. Nicht wahr? Also, dann kommen wir weiter. Die Form, die auf solche Weise ins Dasein getreten ist, was hat er übersetzt? Ich muss sehen. Was er meint, ist die Form, die auf solche Weise ins Dasein getreten ist, ist nichts anderes als die Form, die durch diese Bedingungen durch diese bedingte Entstehung, das ist die Bedeutung. Tatha Bhutasa Rupam. Tatha Bhutasa ist nichts anderes, die Rupa, die ebenso geboren ist, wie ebenso geboren ist, eben durch diese Bedingungen, so bedingt. Imasmin Sati Idam Hoti. Wenn das ist, das entsteht. Das ist bedingte Entstehung. Imasa upada ima idam upajati. Wenn das entstehen ist, dann die anderen, das andere entstehen kann. Das ist bedingte Entstehung. Wenn man versteht, diese Rupa ist nur bedingte Entstehung und entsteht automatisch, wenn die Bedingungen da sind, wenn die anderen Bedingungen so zur Hinwendung und so weiter. Und diese intakte Auge und so weiter, wenn diese und Licht und so weiter, wenn diese Bedingungen da sind, dann diese Rupa dann automatisch entsteht, wird man dann nicht an diese Rupa so viel anhaften können. Diese Rupa ist nur ein Prozess, so wie alles andere, was man in der Welt erfahren kann. Und dieser Prozess ist immer ewiger Wandel. Dante, was hat er eingeschlossen? Also wird eingeschlossen? Wird als solches manifest, oder? Hier steht doch die Form, die auf solche Die Form, die auf solche Weise ins Dasein getreten ist. Was er meint, ist die Form, die auf solche Weise durch solche Bedingungen entstanden ist. Das heißt, es ist eingeschlossen am Schluss vom Satz. Bitte? Am Schluss vom Satz. Von diesem Satz am Schluss wird eingeschlossen. Wird in die Daseinsgruppe der Form an der angehaftet wird, eingeschlossen. Ja? Das wir haben doch von diesen fünf Aggregaten von Existenz gesprochen. Dann, das gehört dann zu den fünf Aggregaten von Existenz, weil die Objekt von Anhaftung sind. Solange diese Samsara da ist, dann ist das Objekt von Anhaftung. Hm? Wenn diese Anhaftung nicht da ist, dann ist es nicht mehr Upadana Khanda. Das ist wichtig zu verstehen. Dann das Gefühl ist, muss man, Vedana heißt nichts anderes als Empfang von dem Objekt. Dieser Empfang von dem Objekt ist automatisch, dass wenn dieser Kontakt da ist und diese Bedingungen da sind, entsteht automatisch durch Bedingungen. Das ist, was gemeint ist, das Gefühl, das auf solche Weise ins Dasein getreten ist. Ist in Daseinsgruppe des Gefühls, an der angehaftet wird, angeschlossen. Was gemeint ist, ist, dass solange man in Samsara ist, sind diese Objekte von Anhaftung da. Diese Objekte von Anhaftung sind durch automatische Prozesse entstanden. Dann wir haben die fünf Khandas, ein nach dem anderen, dann kommt Wahrnehmung, wieder dasselbe, dann kommt Gestaltungen. Gestaltungen sind außer Wahrnehmung und Gefühl, alle anderen Geistesfaktoren sind dann Gestaltungen. Aber in der Tat sogar Gefühl und Wahrnehmung ist auch Gestaltung, aber indem sie so wichtig sind, sind sie besonders speziell genannt. Aber die sind auch nur Gestaltung. Das Bewusstsein, das auf solche Weise ins Dasein getreten ist, wird die Daseinsgruppe des Bewusstseins, der Bewusstsein, an der angehaftet wird, eingeschlossen. Er versteht, so, auf diese Weise in der Tat kommt das Einschließen, Einsammeln und Anhäufen in diese fünf Daseinsgruppen, an denen angehaftet wird, zustande. Das heißt, evam kira mesam pachana upadanam sangaho sanipato samavayo hoti. Jetzt kommt er zu Samudaya Satcha. Er hat erklärt schon die Wahrheit von Dukkha. Jetzt erklärt er Wahrheit von Entstehung von Dukkha. Durch Tanha. Alle diese, was später kommt, das sind Synonyme von Tanha. Und wie wir, ich hoffe, dass Sie alle gespannt sind. Wir erklären dann morgen. Und vielleicht, wenn wir nicht zu viel beiseite reden, dann morgen machen wir Schluss, damit wir die zweite Sutta, die auch mit dieser Problematik verbunden ist, dann weiter analysieren können. Weil was kommt, ist dann immer Wiederholung von derselben Sache, wie Zeitung. Mhm.